Aus gleichem Anlass fanden in den Vertretungen der TVRK in Peru, Brasilien, Venezuela, Mexiko, Kuwait, Südafrika, Äquatorial Guinea, Guinea, Äthiopien, Senegal, Ägypten, Nigeria, der Demokratischen Republik Kongo, Uganda und Algerien, der ständigen Vertretung der TVRK im UNO-Sekretariat und der Internationalen Organisation in Genf und der ständigen Vertretung der TVRK in der UNO, Festmeeting, Freundschaftstreffen, Bankett, Bücher, Foto- und Kunstgewerbe, Ausstellung und Filmvorführung statt. In den Veranstaltungshallen waren die Fotos vom edlen revolutionären Leben von Kim Il-sung und Kim Jong-il und ihren Verdiensten und die Fotos vom revolutionären Wirken von Kim Jong-un zur Schau gestellt. Bei den Filmvorführungen wurden die TVRK-Filme wie »In Anwesenheit vom verehrten Genossen Kim Jong-un wurde der 70. Gründungstag der Partei der Arbeit Koreas feierlich begangen« gezeigt. Zu den Veranstaltungen waren die Persönlichkeiten verschiedener Kreise in den betreffenden Ländern eingeladen und die Mitarbeiter der Vertretungen der TVRK nahmen daran teil. Die Teilnehmer legten an den Sonnenporträts von Kim Il-sung und Kim Jong-il und dem Bild, auf dem sie zusammen sind, Blumenkörbe und Sträuße nieder und verneigten sich davor.